Also, es geht um Peer-Produktion, was das ist, und sozusagen als Basis dann für die weiteren Überlegungen, was man daraus machen könnte. Ich fange mal einfach mit Beispielen an, weil das eine oder andere kennt ihr bestimmt und könnt dann damit was anfangen. Also das prominenteste Beispiel ist natürlich freie Software oder Open Source Software. Da als Beispiel, also bekannteste Sachen sind das Betriebssystem Linux oder der Browser Firefox. Auf die eine oder andere Art hat wahrscheinlich jeder schon von euch damit zu tun gehabt, allein schon, weil 90% der Internetinfrastruktur damit laufen. Ja. Dann ist auch noch ein bekanntes Beispiel ist die Wikipedia, die wahrscheinlich auch jeder von euch benutzt. Ein Lexikon, das von Freiwilligen gemeinsam erstellt wird, wo jeder dran mitarbeiten kann. Es gibt so Sachen wie das SETI at Home Projekt, wo Leute statt einem Bildschirmschoner ein Programm installieren, das aktiv wird, wenn sie ihren Rechner nicht brauchen, um damit irgendwie Sachen zu rechnen für das SETI-Projekt, deren Ziel es ist, Außerirdische zu suchen. Es gibt auch ein bisschen sinnvollere Sachen, also zum Beispiel auf einer ganz ähnlichen Basis, zum Beispiel gibt es in der Proteinbiochemie gibt's Projekte, die sozusagen verteilt auf den Rechnern von Leuten Proteinfaltungen ausrechnen, womit man sehr viel, also einerseits Grundlagenforschung machen kann, aber das geht bis hin zur Entwicklung von Medikamenten dann. Die neueste Weiterentwicklung davon ist ein Spiel namens Fold It. Kann ich auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Da kann man selber Proteine falten und macht das um die Wette, und sozusagen die Idee ist, dass das dann diesen Prozess noch beschleunigt. Sind das auch auf Windows? Ja, klar. Sorry. Ich glaube, dass doch die Linux-Version, also als ich es ausprobiert habe, gab es auch noch gar keine Linux-Version. Es war eine angekündigt. Oder? Funktioniert auch auf dem Mac sogar. Ist auch keine freie Software in dem Fall. Aber es ist trotzdem ein Beispiel von Peer Production, weil viele zusammen ein gemeinsames Ergebnis produzieren. Nämlich irgendwie korrekter gefaltete Molekülmodelle. Dann zumindest teilweise gilt das für Creative Commons. Das ist eine Lizenz für Inhalte im weitesten Sinne, also Texte, Videos, Audios. Das sind ganz unterschiedliche Lizenzen, die kann man sich so bausteinmäßig zusammensuchen. Und die am weitesten gehenden davon sind ermöglichen auch eine Peer Production, weil sie es ermöglichen, dass man mit den Ergebnissen von anderen wieder weiterarbeitet. Dann ein sehr altes Beispiel sind im Grunde die wissenschaftlichen Communities, zumindest in ihrem Ideal nach, arbeiten die ja auch so, dass man gemeinsam, also das, was man, die Erkenntnisse, die man hat, veröffentlicht und gegenseitig eben in einem Peer-Review-Prozess, also da kommt das ja auch sogar her, abgleicht, ob das korrekt ist. Dann vielleicht, und das alles waren ja jetzt Beispiele, wo die Ergebnisse für jeden verfügbar sind dann auch. Kurze Frage, ja. Würdest du auch Bookcrossing dazu rechnen? Bookcrossing, klar, ist auch ein Beispiel. Also Bookcrossing, für die es nicht kennen, ist, man klebt einen Bapper auf ein Buch, dass das ein Bookcrossing-Buch ist, und legt es irgendwo hin und jemand kann es mitnehmen und kann es dann wieder weitergeben. Also da zirkulieren dann Bücher, und das kann dann im Internet verfolgt werden, wo diese Bücher gefunden werden. Also wenn Leute das finden und dann entsprechend eintragen auf der Seite. Und es gibt dann halt Leute, die setzen so ein Buch frei und finden das interessant, wie das so durch die Welt zirkuliert. Dann ein Beispiel, das schon ein bisschen Richtung nicht völlig frei verfügbar geht, ist BitTorrent. Ist ein Protokoll erstmal nur, was benutzt wird, um hauptsächlich Filme auszutauschen im Internet. Zu sehr großen Teilen auch raubkopierte Filme. Und dieses Protokoll basiert darauf, dass man dann einen besonders guten Download kriegt, wenn man selber auch Daten wieder bereitstellt und Uploads bereitstellt. Das heißt, je mehr ich bereitstelle, umso schneller kriege ich den Film. Ja, dann gebe ich jetzt schon mal sogar ein paar Beispiele von Sachen, die ich finde, die auch dazu gehören, die schon Richtung materielle Produktion gehen oder die zumindest nicht rein virtuell sind. Zum einen sind da zu nennen vielleicht diese freien Funknetze, wo Leute Internetbandbreite zur Verfügung stellen. Natürlich dann auch, also das ist insofern nicht virtuell, weil sie das mit eigener richtiger Hardware tun und die Leute halt das für jeden öffnen. Und das passiert hauptsächlich über diese WLAN-Router. Der Jens ist da Experte, den könnt ihr dazu interviewen. Und also er ist Betreiber eines freien Funknetzes in Hannover. Ja. Eines Knotens. Ja. Dann gibt es, ja, dann finde ich sowas wie Trampen gehört im Grunde auch dazu. Also jemand hat sozusagen Personenbeförderungsbandbreite übrig und nimmt Leute mit. Das ist schön. Und Aktion Roter Pool. Genau, das war mal in 70ern oder so gab es das, ne, wo, wo sozusagen im Rahmen, glaube ich, einer Forderung nach freien Verkehrsmitteln Leute sich einen roten Punkt aufs Auto kleben konnten und damit signalisierten, dass sie jeden mitnehmen. Ja, im Grunde auch die uralte Allmende-Wirtschaft ist im Grunde auch so eine Commons-based Peer-Production. Also es basiert auf gemeinsamen verwalteten Eigentum und die Leute produzieren etwas damit. Ja, das sind so die existierenden Beispiele. Ich will jetzt nicht nur Beispiele aufzählen, sondern also weiß noch jemand was, was ich jetzt, was die irgendwie besonders wichtig ist? Würde ich sagen. Wie bitte? Die Musiktauschbörsen, die dann verboten wurden. Ja, ja, da wird insofern, also BitTorrent ist ja, kommt ja aus der Ecke. Insofern, also da wird ja was verteilt und nicht, also produziert wird sozusagen Verteilung produziert natürlich. Ja. Aber so reine Musiktauschbörsen ist ein bisschen Grenzfall vielleicht. Was ist der Unterschied zum Film? Nee, das ist kein Unterschied. Ich habe das, also es gehört schon dazu irgendwie, aber es ist, als Produktion zu bezeichnen, ist so ein bisschen grenzwertig einfach. Also beides wird manchmal auch als Peer-Distribution bezeichnet in dem Fall dann. Aber man kann auch Produktion sagen, weil die Distribution gehört auch dazu zur Produktion. Irgendwo ist das notwendig, habe ich dann. Ja. Kurze Frage. Also es wird gemein, also ein Charakteristikum ist, dass es gemeinsam produziert wird und dass es kostenlos abgegeben wird, oder? Sehr schön, du leitest direkt über, was ich jetzt machen wollte, aus diesen Beispielen etwas Gemeinsames rausinterpretieren. Ja. Man darf aber darauf hinweisen, dass überall auf der Welt Existenzwirtschaften im kleinen Rahmen das auch sind. Ne? Auf eine Art, ja. Das ist das, was ich mit dieser Allmende-Wirtschaft auch angesprochen habe. Ja, ja, klar, das stimmt. Das gehört auch dazu. So, dann vier Christians drei Punkte, die dann vier wurden. Stelle ich jetzt mal vor, die sozusagen den Kern von dieser Peer-Production, was das ausmacht, bedeutet. Das ist zum ersten Beitragen statt Tauschen. Das heißt, die Logik ist nicht mehr, ich produziere etwas für den Tausch, sondern ich produziere Beiträge zu einem gemeinsamen Ziel. Und dieses gemeinsame Ziel drückt sich eben aus in Gebrauchswert und nicht in Tauschwert. Das zweite ist freie Kooperation. In einem sehr allgemeinen Sinn, also nicht, vielleicht kennt ein paar von euch auch dieses Konzept von Christoph Speer, der ein sehr ausformuliertes Konzept, also von Politik im Grunde so genannt hat, Das ist hier aber ein bisschen allgemeiner gemeint. Es geht eigentlich hauptsächlich um zwei Punkte, dass nämlich kein Zwang ausgeübt wird. Also niemand kann gezwungen werden, an Linux beizutragen. Außer natürlich jetzt wieder indirekt, über, dass er dafür angestellt wird. Das gibt es natürlich immer auch. Und es gibt die Möglichkeit des Forks. Also man kann sich trennen, wenn man in irgendeiner Weise nicht mehr übereinstimmt, kann ich halt ein eigenes Projekt aufmachen auf, und zumindest Teile des ursprünglichen mitnehmen. So, dann das dritte ist basiert auf Commons. Und zwar basiert auf im Grunde ganz unterschiedliche Art. Also bei manchen auf, dass der Input Commons sind, manchmal ist es auch der Output. Ja? Sorry. Was ist das? Das? Genau. Ja, genau. Entschuldigung. Ich muss natürlich als erstes erklären. Ja. Commons ist... Willst du es kurz erklären? Du kannst es bestimmt am allerbesten. Mach du, das nehmen wir dann auf und dann tippe ich es ab. Okay. Commons ist... deutsche Wörter sind Gemeingüter oder Allmende. Also es geht um, ja, ganz wichtig ist Besitz statt Eigentum. Also es geht immer darum, dass etwas zu einem Zweck benutzt wird. Und dass ich es nicht einfach, dass es mir einfach gehört und ich es beliebig damit verfahren kann, zum Beispiel verkaufen oder so. In der virtuellen Welt wird es oft halt gewährleistet über diese Lizenzen, also bei freier Software, über diese Software-Lizenzen, die dann den Benutzern bestimmte Rechte geben, insbesondere halt es auch wieder weiterzugeben. Bei der Allmendewirtschaft zum Beispiel ist es so, dass halt Land gemeinsam bestellt wird und es denen auch gemeinsam gehört, aber niemand es verkaufen kann. Also gemeinsamer Besitz, könnte man sagen. Ja, genau. Gemeinsamer Besitz trifft es vielleicht ganz gut. Ja, und jetzt muss kein, ich ja, doch noch was sagen. Ich wusste, dass das besser kann. Nein, aber ich finde es immer ein Problem, wenn man sozusagen Commons auf der Ebene der Besitzverhältnisse nur beschreibt. Ja, also stimmt. Wenn man nur sagt, sozusagen, Commons sind dadurch definiert, dass sie irgendwie sich in Gemeinbesitz befinden. Also ich würde zum Beispiel sagen, Commons sind dadurch definiert, dass sie, was sie für eine Funktion erfüllen und wo sie herkommen. Daneben. Also neben der Besitzfrage. Die Funktion, die sie haben, ist, sind unser Mülleimer, versorgen uns mit Nahrung, versorgen uns mit Wissen, versorgen uns mit Information. Kommunikationsmittel sind Sprache, Töne, Akkorde und so weiter, sind aber auch das Land und das Wasser und die Luft. Und wo sie herkommen, fallen mir zwei Aspekte ein. Das eine ist, sie sind ererbt, also die waren schon da, die hat niemand erst produziert. Und das andere ist, sie sind in irgendeiner Form kollektiv produziert. Also Sprache war ja nicht schon immer da, sondern die haben ja sozusagen die Menschen entwickelt, kollektiv. Und keiner kann sagen, mir gehört das A. Oder mir gehört das Wort Baum. So, beim Tee ist es nicht so ganz klar. Beim Tee fangen sie schon an. Beim Tee ist es nicht so ganz klar, ja. Also so, also Commons kannst du sozusagen beschreiben darüber, wo sie herkommen, welche Funktionen sie haben und sozusagen, dass sie irgendwie uns allen gemeinsam gehören. Das ist aber keine juristische Kategorie. Natürlich kannst du ein Common privatisieren und dann ist es eben weg. Ja, ein wichtiger, was Christian noch als wichtigen Punkt genannt hat, dass es ein Prinzip folgt, share what you can. Also, dass es nicht sozusagen eine Form von Allgemeinbesitz ist, wo man sozusagen alles der Allgemeinheit gibt und selbst nichts mehr behält, sondern dass es im Prinzip so, naja, es wird halt niemand gezwungen und deswegen, also zum Beispiel Verstaatlichung ist eigentlich widerspricht dem zum Beispiel. Ja. So, dann vielleicht als vierten Punkt ist von Status nach Reputation. Also die Rolle, die in sozusagen herkömmlichen Projekten, seien sie jetzt staatlich oder marktförmig organisiert, der Status innehat, also dass man was weiß ich, dass man halt irgendwie eine gewählt wurde als Repräsentant oder dass man einfach der Chef ist oder sowas. Das wird eigentlich ersetzt durch Reputation, also eben etwas, dass die Leute dadurch, dass sie zum Beispiel viel beitragen zu einem Projekt und viel Gutes oder auch nur wenig, aber dafür umso Besseres oder so, halt eine gewisse Reputation erwerben, die sozusagen in dem Projekt ihnen eine wichtigere Rolle gibt. Ja, das waren die vier Punkte. Dazu Fragen. Da taucht jetzt aber nicht die Nicht-Kommerzialisierung auf irgendwie, oder? Jetzt also. Nee, nur indirekt. Also das ist ja auch bei freier Software zum Beispiel, ist ja kommerzialisierbar, ganz offiziell. Also man darf sie verkaufen. Ja. Aber die Prinzipien, auf der sie basieren, daraus folgt, dass sie nicht selbst verkaufbar ist, dass man zwar irgendwie Services drumherum verkaufen kann, aber freie Software selbst, also es gibt auch Leute, die das tun, aber das ist eigentlich eine sehr skurrile Sache, weil man es ja überall runterladen kann. Ja. Und das Prinzip gilt da eigentlich überall, dass die Commons, ja, natürlich, also ich nehme an, Sachen, die jetzt in irgendwelchen traditionellen Almenden produziert werden, landen vielleicht auch irgendwann mal auf dem Markt oder so. Das ist da gar nicht ausgeschlossen. So. Da sagt dann nochmal eben das Wort Peer, also warum das Peer heißt, ach so, und gegen was sich das wendet. Also, was Peer ist eigentlich nur, heißt auf gleicher Ebene oder sowas. Also die wörtliche Übersetzung kenne ich gar nicht. Ja, ja, Peer-to-Peer, Groups und so weiter, kennt man ja irgendwie, also ja, auf gleicher Ebene sich begegnen. Und ist das gegen den Unternehmer sozusagen, der da irgendwie die Leute einstellt oder so, ist das gegen so eine Hierarchie? Naja, damit ist gemeint, dass es sozusagen ein erstmal auf gleicher Ebene ist, sozusagen. Das ist halt, ja, dass Kontrolle zumindest nicht hierarchisch stattfindet oder so. Oder wenn, dann halt durch solche Reputationshierarchien vielleicht. Bei der Reputation, da ist mir halt auch eingefallen, das ist also sozusagen der Gratifikationslevel, mit dem das dann arbeitet. Also das heißt. Nee, würde ich so nicht sagen. Also, wolltest du noch mehr sagen? Nee, ist ja eigentlich als Frage gemeint. Ja, ja. Nee, würde ich nicht sagen, weil die. Also, Gratifikationen gibt es viele. Ja, also, die Selbstentfaltung nennen wir das immer, also die. Was man selbst davon hat oder auch in Kooperation mit anderen, ja. Was also dann viele werden auch dafür bezahlt, also gerade bei freier Software gibt es einen ganz großen Bereich von Leuten, die dafür bezahlt werden. Sicher ist Reputation auch eine Gratifikation, aber es ist eigentlich eher, dass es sich aus der Produktion ergibt sozusagen, dass es ja, das Buch ist eine gewisse. Genau, ja, sowas hat es. Aber das ist ja, eine Gratifikation hat es ja eigentlich gerade nicht. Also, oder. Ja, ich weiß nicht, Gratifikation ist so ein bisschen so ähnlich, aber es ist ja nichts, was jemandem gibt oder so. Das ist ja eher so, dass es sich ergibt. Also, das war so ein langer. Es ist ja niemand, der sagt, hier, du hast jetzt Reputation, ne? Nee, aber ich meine, es gibt ja auch Rufmord zum Beispiel. Also die Frage ist natürlich immer bei einem komplexen System, ja, klar, wie weit wird das wirklich so gesteuert, dass da natürlich auch andere Tendenzen eine Rolle spielen könnten, was weiß ich, wie man sie eben so aus dem täglichen Leben kennt, Eifersucht, Frust. Das gibt's alles. Also das, ja, das ist ja nicht, es ist in dem Sinn nicht irgendwie eine Welt von besseren Menschen. Also das ist nicht überhaupt nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Nee. Ich hatte doch gehofft. Es ist vielleicht eine bessere Welt, aber nicht mit besseren Menschen. Was mich gerade überrascht hat. Silke war, glaube ich, noch. Achso, Entschuldigung. Ja, gibt es eine Moderation? Oder wie, nee, wie macht man das? Wir müssen irgendwie auf ein bisschen aufpassen. Linken oder Peer-to-Peer. Peer-to-Peer. Also auf deine Frage, es hat ja jeder sein Peer sozusagen. Der Unternehmer hat sein Peer und der Staat hat sein Peer und so. Und der einzelne Mensch eben auch. Also für mich ist das sozusagen ein Begriff, der sich gegen das Antihierarchische in der direkten Kommunikation wendet. Gegen, nein. Dafür. Ja, dafür, also genau. Also sozusagen, der sich gegen das Hierarchische in der direkten Kommunikation wendet. Also nicht gegen einen bestimmten anderen Akteur, sondern in Abhängigkeit davon, wer mit wem kommuniziert, gegen die Hierarchie da drin. Mhm. So, und das ist ja, ich fange jetzt nicht Diskussionen um den Begriff freie Software und freie Kooperation an, weil der immer so auf der Idee der Freiheit aufsattelt, so, statt auf der Idee der Unabhängigkeit und der Nicht-Hierarchie. Das finde ich eigentlich viel wichtiger. Also ich denke, dieser Begriff hier war, oder? Ja. Ich war gerade total überrascht, als du sagtest, die werden bezahlt dafür, freie Software zu entwickeln. Ja, es gibt inzwischen sehr viele Firmen, deren Geschäftsmodell auf freier Software basiert, auf die unterschiedlichsten Weisen, und die stellen auch Leute ein, die programmieren, zum Beispiel für Linux. Also vom eigentlichen Linux-Kern, würde ich sagen, wird inzwischen mindestens 90% bezahlt produziert. Okay, und die finanzieren sich dann über Add-ons, über Werbung? Genau, also das ist zum Beispiel ein ganz großer, also es gibt einfach Leute, die Hardware oder Service verkaufen, wie IBM zum Beispiel. Es gibt Leute, die Distributionen verkaufen oder Werbung oder was auch immer. Also es gibt also Werbung im Sinne jetzt von, dass sie dann, also zum Beispiel gibt es diese Leute, die diese Tux-Maskottchen verkaufen für Linux. Das ist der Linux-Maskottchen ist halt so ein Pinguin, und gibt halt Leute, die stellen das als Stofftier her und verkaufen es. So, die verdienen natürlich auch davon damit irgendwie. Die Firmen haben zunehmend Interesse, dass ihre Produkte anschlussfähig zu Linux sind, und deswegen bezahlen sie Leute, die dann zum Beispiel Treiber für ihre Hardware oder so produzieren. Aber diese Treiber selber müssen dann wiederum den Bedingungen, nämlich dass sie unter GPL gestellt werden, genügen. Und darum gibt es auch immer sehr viel Streit, weil es auch Firmen gibt, die dann versuchen dann von außen zu sagen, hier habt ihr einen Treiber, aber der ist nicht frei, und der wird dann zumindest im Linux-Kernel nicht akzeptiert. Also auch die Firmen, die dann die Linux-Entwickler bezahlen, müssen sich den Bedingungen unterwerfen, müssen zum Beispiel die GPL akzeptieren als Lizenz. Sorry, GPL? GNU Public License, General Public License. Ist eine Lizenz, die gewährleistet, also zum einen, dass die Benutzer bestimmte Rechte haben, also dass sie im Prinzip alles damit machen können, was sie wollen, und zum anderen, die dafür sorgt, dass es auch so bleibt. Also, dass man das nicht nehmen kann und weiter und sozusagen sagen, jetzt gehört es aber mir. Verhinderung von die Abkürzung habe ich nicht ganz. Copyleft heißt Copy das left. Prinzip. Allgemeine freie Lizenz. Ja, genau. Also GPL ist nur ein Beispiel. Ja. Wenn ich mal dran bin. Zu dem Begriff der Gleichen, also der Peer Production. Ich würde mal ein bisschen problematisieren, vor allen Dingen mit Blick auf die spätere Übertragung auf die materielle Produktion. Also die bisherigen Beispiele, also nehme ich mal die Software, dann sind das eigentlich auch von der Ausbildung und von den Fähigkeiten her gleiche. Ne? Ja. Oder nicht? Das sind unterschiedliche. Gut, dann sollte man das auch festhalten, dass es eigentlich, so wie du auch sagst, es kann keiner gezwungen werden, es kann einer einen kleinen Beitrag leisten, einer einen größeren. Einer hat auch bessere Fähigkeiten. Das ist eigentlich eine Gleichgeltung von Ungleichen. Menschen und ungleichen Beiträgen ist zu einer gemeinsamen Sache. Nein, sie sind ja insofern gleich, dass sie alle das Produkt benutzen können. Ich rede jetzt aber von der Herstellung. Und natürlich will ich keine Software haben, die jemand produziert, der nicht programmieren kann. Also, liegt irgendwie in der Natur der Sache so ein bisschen. Ja, du gehst jetzt auch auf mein Argument nicht ein. Dann habe ich es nicht verstanden. Ich habe gerade vorher die Frage gestellt, ist es so, dass Peer in dem Falle bedeutet, oder in den bisherigen Fällen bedeutet, dass die Leute mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten haben. Nein, es bezieht sich nicht auf die Personen selber, auf ihre Fähigkeiten, Eigenschaften etc., sondern es bezieht sich auf die Art der Kommunikation und die Rollen, die sie in der Kommunikation innehaben. Und die besagt einfach, egal, ob du jetzt mehr Fähigkeiten, wenig Fähigkeiten, grün oder blau besser kannst, das spielt keine Rolle, sondern ihr kommuniziert als prinzipiell Gleiche in diesem Prozess der Herstellung. Und es gibt wirklich auch unterschiedliche Reputation spielt aber eine indirekte Rolle, zum Beispiel darin, wie dann in der Kommunikation sozusagen welche Beiträge in der Kommunikation für wie wichtig erachtet werden von den anderen. Ja. Grundsätzlich kann aber in der Kommunikation sich jeder beteiligen. Ja. Bei Kommunikation benutzt du jetzt als Synonym für Produktion. Ja, in dem Fall schon, ja. In dem Falle von Software ist es so, ja. Naja, man kann ja vielleicht sagen, Kommunikation hat ja eh zwei Ebenen immer, also diese sozial-emotionale und die inhaltliche. Und es geht ja mindestens darum, dass die soziale auf Augenhöhe ist. Das ist doch damit gemeint, oder nicht? Ja. Also konkret ist, denke ich, wie Silke meinte, schon eben dieser Punkt gemeint, dass es keine Hierarchien gibt in dem Sinne, dass wirklich jemand anderen anordnen kann, was sie tun müssen. Und was sie dann zum Beispiel, wie es in der Firma ist, wo es einen Chef gibt, der den anderen sagt, was sie tun müssen, wenn nicht, dann werden sie entlassen. Und auf dieser Ebene kann es halt, bei Linux zum Beispiel geht es nicht. Auch Linus Torvalds, der Hauptentwickler von Linux, kann jetzt niemand sagen, was die machen müssen, sondern er kann nur versuchen, sie zu motivieren. Er kann sie sozusagen überreden, aber er kann ihnen nichts befehlen. Und das ist so die Abgrenzung von Marktwirtschaft mit Firmenstrukturen zum einen und Planwirtschaft mit eben Kommandostrukturen zum anderen. So ist der Begriff auch entstanden in Abgrenzung von diesem alternativen System. Kommt hier nicht irgendwie aus englischen Geschichten? Ja, klar, der war Adliger. Bitte? Ja. Das mit dem Begriff Peer habe ich jetzt in dem Sinn von Hierarchien. Also ich kenne es aus meinem Psychologiestudium, so ein Peer Group. Klar, wenn Wissenschaftler untereinander die Studien reviewen, dann sind die alle irgendwie auf einer gleichberechtigten Ebene, haben sich natürlich auch bestimmten Regeln unterworfen, wie das zu tun hat, wie sowas auszusehen hat. Wenn Studenten untereinander diskutieren, kann man vielleicht auch sagen, das ist eine Peer Group von Gleichberechtigten. Aber spätestens dann, wenn Professoren und Studenten miteinander reden, diskutieren, ist keine Peer Group mehr. Naja. Also ganz klare Hierarchie. Genau. Aber ist genau das gute Beispiel. Deswegen ist ja auch eine normale Uni keine Peer Production. Während eine das jetzt freie Uni, wo alle gleichberechtigt mitreden, schon eine. Also wir sind jetzt vielleicht eher ein bisschen Peer Production hier als eine Uni. Gibt es denn ein Ziel im Prinzip? Oder wird ein Ziel definiert bei dieser Produktion? Oder ergibt sich das alles so, jeder macht was und irgendwas durch Zufall, sag ich mal, ergibt sich dann ein Produkt, weil jeder hier mal was dazu und da was dazu getan hat? Nee, es gibt natürlich, also bei jetzt bei freier Software, das ist das Beispiel, was ich selbst am besten kenne, deswegen nehme ich einfach das. Es ist meistens so, dass es einen Projektgründer gibt, der eine bestimmte Vorstellung hat und der das auch über weite Strecken oft erstmal alleine macht, dann wenn das Projekt wächst, kommen dann Beiträge von anderen dazu, die nimmt er auf oder nicht. Und dann ergibt sich irgendwann eine Gruppe, die gemeinsam das diskutieren, wie sie das weitermachen. So. Also im Prinzip kann die Ziele jeder setzen. Ich kann jederzeit hingehen, forken, sagen, ich will jetzt, Linux gefällt mir nicht mehr, ich mache mein eigenes. Ich will das mit diesen Zielen machen und deswegen mache ich jetzt einen Fork und wer mitmacht, macht mit. Also die Ziele kann jeder setzen. Das ist vielleicht das, was man über die Ziele sagen kann, aber es gibt trotzdem gemeinsame Ziele. Eben dann, wenn es sie gibt. Also Fork heißt, ich mache jetzt mein eigenes Ding für mich. Ja, Fork ist also das Aufteilen eines Projektes. Man, ja. Okay. Soll ich weitermachen, oder? Gut, ich will noch so am Schluss noch so ein bisschen zwei Punkte machen. Also zum einen noch, was, nachdem ich erklärt habe, was es ist, vielleicht noch auch sagen, was es nicht ist, weil der Begriff wurde auch entwickelt, ein bisschen aus der Perspektive, nämlich, dass es keine, also bei Benkler heißt er, glaube ich, der hat diesen Begriff Common Space Peer Production erfunden, sozusagen, und bei ihm ist das entgegengestellt einem Begriff von Market Production, ist das eine, also marktförmiger Produktion, und das andere nennt er Firm Production, was, also damit ist meint, glaube ich, in der Firma, oder? Daher kommt das, oder heißt das Firm für Fest? Bezieht sich erstmal auf die internen Firmeninternen. Genau, und ja. Was natürlich im Prinzip Planwirtschaft dann ist. Also diese Abgrenzung ist auch noch ganz wichtig, und deswegen wollte ich die nochmal so tabellarisch zusammenfassen, was dann vielleicht auch ein bisschen eine steile These ist, aber ich mach's trotzdem. Also wir haben zum einen hier die Produktionsweise. Im Markt sind das getrennte Privatproduzenten. Ein bisschen eng hier, deswegen kürze ich viel ab. Dann in der Firmenproduction oder Planwirtschaft ist es die Kommandowirtschaft, also jemand sagt, wie es gemacht wird. Und eben in dem dritten Fall, den ich jetzt erklärt habe, ist das die, eben die Peer Production. Also das sind sozusagen die, was sich in gewisser Weise auf so eine, auf einer ähnlichen Ebene bewegt. Dann gibt es aber ja noch andere Ebenen. Das eine wäre dann die der des Eigentums, was hier Privateigentum natürlich ist. Hier ist Staatseigentum. Und hier eben jetzt, wie Silke ganz richtig bemerkt hat, eben nicht mehr eigentlich ein Eigentumsbegriff, sondern eher sowas wie gemeinschaftlicher Besitz unter Kontrolle einer Community oder einer Gemeinschaft. Kann man nicht echte Tücher essen helfen? Sorry? Wird es nicht, weil du Silke vorhin gesagt hast, Besitz ist auch wieder zu stark. Ja, deswegen habe ich das jetzt so formuliert, gemeinschaftlicher Besitz unter Kontrolle einer Gemeinschaft. Nee, der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist, dass Besitz nicht sozusagen individuell veräußerbar ist. Also da gibt es schon sozusagen einen großen kategoriellen Unterschied. Ich würde eher anregen, in der ersten Spalte Besitzverhältnisse hinzuschreiben. Ja, also okay. Privateigentum ist eine bestimmte Form des Besitzverhältnisses und staatliches Eigentum ist eine bestimmte Form des Besitzverhältnisses und Gemeineigentum auch. Aber in der Tat zu sagen, also Commons mit dem Besitzbegriff zu belegen, bedeutet, man hat eine Kritik an der prinzipiellen Veräußerbarkeit von allem und jedem und vor allem, dass einer alleine das entscheiden darf. Das steckt also dann da drin. Das Wichtige ist auch, deswegen habe ich noch unter Kontrolle einer Gemeinschaft dazu gesagt, also dass es nicht losgelöst ist von Menschen und auch nicht loslösbar oder von ihrem gemeinsamen Handeln. Also wenn ich... Bitte? Genau, ja. Unter anderem den Produzenten, den Nutzern, wer auch immer das dann im Einzelnen ist. Also der Begriff der Allmende wäre doch da treffend. Ja, Allmende beschreibt ja alles so ein bisschen. Also Allmende ist für die ganze Spalte so ein bisschen, ja. Also mir würde jetzt interessieren, weil der Begriff kam gerade schon, ich habe den aber nicht einsortieren können und der spielt ja auch in Christians Buch eine gewisse Rolle, die Subsistenzproduktion, weil die gehört da für mich überhaupt gar nicht rein. Also ich kann da auch nicht nachvollziehen, wie du darauf kommst, weil Subsistenz heißt ja für mich, ich mache was für mich und damit ist Ende. Nee, also das heißt Subsistenz genau nicht, das ist ein falscher Subsistenzbegriff. Aha, und wie siehst du den dann? Subsistenzproduktion bedeutet, also gemeinschaftlicher Besitz unter Kontrolle einer Gemeinschaft, die genau das, was ich die ganze Zeit geschildert habe im Grunde. Also das ist mein Begriff von Subsistenz. Ja, das heißt direkte Produktion für den Eigenbedarf. Ja, Eigenbedarf. Das kann aber kollektiv das ist, sein. Das ist, glaube ich, das Problem ist, dass es historisch meistens so aufgetreten ist. Ja? Und das natürlich mit Entstehung des Kapitalismus der sozusagen auch der entstanden ist darin, dass die Leute eben nicht mehr nur für den Eigenbedarf produziert haben. Aber erstmal hat das so miteinander nichts zu tun, würde ich sagen. Ja, aber gut, wenn man das so will, ist umstritten, dann lohnt sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass man das jetzt klärt. Worum es mir letztlich geht, ist der Gesellschaftsbezug. Beim getrennten Privatproduzenten. Der kommt jetzt noch hier unten. Ja, aber du hast ja schon getrennte Privat. Wie heißt das? Getrennte Privatproduzenten. Ja, Produzenten, ne? Die setzen ja schon eine gemeinsame Gesellschaft sozusagen voraus, wo füreinander produziert wird. Genau, das bei kommt der Kommando, hier unten dann. Ja, bei der Kommandowirtschaft auch, bloß bei der Subsistenzproduktion ist ja das so gar nicht. Also das heißt Subsistenzwirtschaft. Das heißt, also es ist nicht Einzel-Eigenversorgung, sondern es ist schon immer eine Gruppe. Sonst wäre es ja keine Wirtschaft. Ich mache mal noch einfach weiter, weil vielleicht klärt sich das ein bisschen. Ja, okay. Weil es gibt die nächste Ebene, die ich dann die Wirtschaftsweise eben nennen würde, wo dann gleich erklären, vermutlich. Wie bitte? Nee, Entschuldigung. Wo dann hier eben die Marktwirtschaft ist. Hier die Planwirtschaft. Und hier die dann vom Christian morgen oder heute Abend noch? Nee, morgen, ne? Morgen vorzustellende Peer Economy. Ähm, Und als letztes gibt es dann noch eine zusätzliche Ebene, nämlich die der ganzen Gesellschaft. Also Gesellschaft ist ja auch mehr als nur Wirtschaften. Und daraus ergibt sich jetzt, ich würde jetzt immer sagen, sozusagen, wenn eine, also ich würde sagen, es gibt eigentlich immer alle drei Ebenen in jeder Gesellschaft, auch in unseren gibt es alle drei, aber wenn halt sozusagen eine Linie vorherrschend ist, kommt am Ende dann halt hier der Kapitalismus raus. Hier der Staatssozialismus, Parteikommunismus, was weiß ich, ich nenne es mal Staatssozialismus. Und hier eben ein großes Fragezeichen. Das wäre sozusagen meine These dann auch fürs Wochenende, dass ich sagen würde, Peer Economy ist noch keine Gesellschaft, sondern da fehlt noch ein bisschen was. Du kannst das Fragezeichen doch ganz leicht besetzen mit Kommunismus. Ja, das wäre zum Beispiel ein, aber das ist erstmal ja nur ein Wort. Ja. Das ist erst, also das ist ein der, also das existiert, also man kann auch Kommunismus sagen, man kann alles Mögliche sagen, die Frage ist, wie das konkret gefüllt ist. Ja, das ist sozusagen mein, vielleicht der bisschen größere Zusammenhang, wie das weitergehen könnte. Ja, wobei das Fragezeichen ja noch ein bisschen höher anzusiedeln ist, ne? Zumindest in der dritten Reihe. Ja. Denn ob die Peer für mich halt Produktion nicht mehr, ich bin schon aus weiter. Der virtuellen Welt auf die materielle Produktion zu übertragen ist. Oder ja, so natürlich. Einfach naja, gut, das also ist wie die gesagt, Frage, ne? Das sage ich dann vielleicht zum Schluss schon nochmal, weil in meinen Beispielen waren ja viele drin, die auch durchaus materiell sind. Ja, also es ist nicht so, geht dass um die es drin, Verallgemeinerung. Das ist, genau, es geht sozusagen, es geht um den, ja, es geht natürlich um den Schritt sozusagen, also die beiden Ebenen existieren, die kann man sozusagen empirisch nachweisen. Und wir haben natürlich keine Wirtschaftsweise, die diese als vorherrschende Formen hat. Deswegen haben wir auch keine Peer-Ökonomie und deswegen können wir natürlich auch darüber nichts sagen. Die anderen Fälle gab es historisch schon. Ja, deswegen ist das natürlich ein bisschen offen, wie es dann wirklich aussieht. Ja. Da war noch, du auch noch. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, weil du gerade sagtest, Kommunismus im Prinzip, hast du ja eben viele Beispiele gebracht, wo das ganze System ja auch, also zumindest im virtuellen, im Kapitalismus existiert. Deswegen kann ja genauso gut, wenn es auf die Realwirtschaft, also auf die Produktion übertragen wird von materiellen Gütern, kann es ja genauso im Kapitalismus existieren, oder nicht? Es kann im Kapitalismus existieren, aber es kann, wenn es vorherrschend ist, wäre jetzt meine These, eben nicht mehr den Kapitalismus hervorbringen. Weil es bestimmt, also weil die ganze Wirtschaftsweise anders funktioniert, weil es ja keine Knappheit mehr gibt, keinen Tausch mehr und so weiter. Also viele Dinge von denen, die nötig sind, um Kapitalismus als Gesellschaftsform zu haben. Aber was ich zum Beispiel sagen würde, dass es durchaus eine Peer Economy als vorherrschende Wirtschaftsform geben kann, aber trotzdem noch getrennte Privatproduzenten in einzelnen Bereichen. Ja? Die sind dann halt so marginal wie heute die Allmende-Bauern. Was sind denn jetzt die Allmende-Bauern? Die Allmende, also Allmende ist, kommt aus dem Mittelalter, wurde, glaube ich, hauptsächlich eingesetzt bei Weiden und also da gibt es die heute noch, also es gibt Allmende-Weiden in den Alpen, wo halt die gemeinsam genutzt werden von einem ganzen Dorf oder so. Und ja, und es gibt also in der Durchsetzung des Kapitalismus eine ganz lange Geschichte, wo die zerstört wurden und privatisiert wurden und nicht nur so. Weiden, sondern Wald insbesondere. Wald auch, ja, also genau. Grundressourcen, Wasser auch, ne? Ja. Der Dorfteich, solche Sachen. Ja, so. Grundressourcen. Also irgendwas, was dann die Bauern gemeinsam benutzt haben, um Essen zu produzieren. Genau. Gut, aber diese gemeinsamen Sachen haben ja unter Umständen sehr dominante Staatswirtschaften zur Folge gehabt. Also ich sag mal, diese... Im Mittelalter nicht. Bitte? Im Mittelalter nicht. Nee, nicht im Mittelalter, früher noch. Also ich sag mal, gerade Wasserwirtschaft ist ja, Wasserwirtschaft ohne Staat ist ja in bestimmten Gegenden gar nicht machbar gewesen zumindest. Also da spielt ja der Staat oder so staatliche Einrichtungen, sag ich mal, oder pseudostaatlich, wie man vor heute aussieht, rückwirkend oder rückguckend, eine ganz entscheidende Einrichtung. Ja, es hat ja jetzt auch niemand gesagt, dass jede Wasserwirtschaft Allmende ist, sondern dass der Dorfteich halt in bestimmten Gegenden allmendemäßig organisiert wurde. Das war auch nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist nur, du springst sehr schnell auf so bestimmte Verallgemeinerungen. Gerade weißt du schon, dass die sozusagen die getrennten Privatproduzenten schon in der Minderheit sind. Wobei ich noch gar nicht verstanden habe, dass die, wieso die Peer-Ökonomie überhaupt so eine Rolle spielen kann, dass das eintritt. Verstehst du? Ja, dafür ist das ganze Wochenende da. Ich mach nur mal so, ich habe nur mal so als, um euch ein bisschen aufzuregen, noch was, damit es nicht nur so eine langweilige Vorstellung von Sachen, die es eh schon gibt, ist. du hattest noch nie was. Nee, dann nehmen wir, der hatte noch nie was gesagt, deswegen kommt er jetzt. Ja, weil die Peer-Ökonomie nämlich so gefühlt als Marktwirtschaft war. Als reine Marktwirtschaft, wo alles über den Markt ja auch verteilt wird. Und du meinst jetzt die im Buch geschilderte? Die im Buch geschilderte. Mhm. Und deswegen verstehe ich nicht so ganz, dass da unterschiedlich Marktwirtschaft und Peer-Ökonomie steht. Weil das kommt morgen, würde ich sagen. Aus meiner Sicht ist auch die Planwirtschaft eine Art der Marktwirtschaft, die nur von oben diktiert ist und die Marktwirtschaft halt über Kapitalflüsse geregelt wird und andere Mechanismen hat. Ich glaube, dazu hatten wir morgen sogar noch einen eigenen Vortrag vom Uli geplant im Grund, oder? Zu dieser Frage. Hör auf, Tilly. Jedenfalls nicht ganz unrecht. Die Stadtwirtschaft kann sich nicht ganz grundsätzlich von der Marktwirtschaft trennen. Hier ist, dass wir uns natürlich beschäftigen. Und Verdacht zu äußern, das könnte noch Markt sein, obwohl es anders aussieht oder so ähnlich. Das ist ja genau die Frage am Wochenende, wie die aussehen. Also wenn von Markt geredet wird, bei manchen Leuten habe ich so das Gefühl, die denken eigentlich immer, sobald Leute eben nicht nur jeder für sich produziert, sondern irgendwie Leute was gemeinsam machen, es also irgendeine Weise von Austausch gibt, was dann kein Tausch im kapitalistischen Sinne sein muss, sobald ist es schon ein Markt. Aber da muss man ja schon konkreter anschauen, wie diese Strukturen vermittelt sind, also wie in der freien Software, wo einerseits alle zu einem gemeinsamen Ziel beitragen, andererseits dann natürlich auch alle etwas von diesem Ziel haben. Und das eben auch in einem sehr viel weiteren Sinne, dass man eben zu einem Softwareprojekt beiträgt, aber alle anderen natürlich auch nutzen kann. Also das sind alles Strukturen, wie Leute zusammenarbeiten, das ist aber kein Markt. Und ja, was dann der Unterschied ist zwischen sowas, was wo direkt für den Tauschwert produziert wird, also wo jeder nur das Ziel hat, Geld zu verdienen, und dem anderen, wo eben das gemeinsame Ziel eigentlich, was ich in meiner Peer-Ökonomie beschreibe, im weiteren Sinne ist das gemeinsame Ziel, dass alle sich gegenseitig zu helfen, sich dabei unterstützen, dass jeder das haben kann, was er haben möchte. Das ist so die Grundidee und darüber wird alles vermittelt. Und das ist dann kein Markt mehr, sondern da gibt es eben ein sehr weit gefasstes gemeinsames Ziel. Aber was da die konkreten Unterschiede sind, da müssen wir dann, glaube ich, morgen darüber reden. Also heute fehlt da wahrscheinlich noch die Grundlage. Was ich noch einwenden wollte, sagst du gerade, das gab es historisch bislang noch nicht, diese Peer-Produktion. Peer-Produktion gibt es, die habe ich ja ganz viele Beispiele genannt. Peer-Economy gab es. Oder Peer-Economy. Ja. Weil Peer-Produktion nie vorherrschend war. Okay. Die gab es schon. Außer vielleicht ganz früher. Okay. Genau, nämlich ganz früher bei den ganzen Indianervölkern zum Beispiel. Ja, klar. Okay. Nee, das stimmt. Okay. Ja. Also ich wollte auch noch was in die Richtung sagen, und zwar besteht meiner Meinung nach auch eine Gefahr, wenn man jetzt sozusagen das als so die Alternative zu Plan- und Marktwirtschaft nennt, dass man möglicherweise auch einen Rückfall in der Praxis hat in die mittelalterliche Ständewirtschaft. Also damit hatte ich mich mal eine Weile beschäftigt. Mhm. Und die Möglichkeit gibt es eben auch. Also Mittelalter war eben nicht nur irgendwie so die Allmende, wo alle Bauern eben frei verhandelt haben, sondern es gab eben auch den Zunftzwang und den Gildenzwang. Und jeder Berufsstand, da habe ich das Ständewirtschaft genannt, hat den sogenannten gerechten Preis festgelegt. Das war aber keineswegs frei. Es war so keine freie Kooperation, sondern es war wirklich, also die einzelnen Handwerker haben sozusagen das tun müssen, was ihre Meister gesagt haben. Die kleinen Kaufleute haben sich nach den Fernkaufleuten, Großhändlern richten müssen. Und das ist alles sehr stark. Keinen Preis bei der Peer-Produktion. Das hat man also heute zum Beispiel in der Medizin noch teilweise. Also mit diesen Festlegungen, zum Beispiel die Gebührenordnung der Ärzte, das ist ein Überbleibsel aus dieser Ständewirtschaft. Ja, das gibt es in verschiedenen Branchen, die also noch nicht marktgängig sind, gibt es das also noch. Und das finde ich also nicht unbedingt erstrebenswert. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es gibt, also das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt noch weitere Spalten. Ja? Also so Ständewirtschaft wäre vielleicht einfach dann noch so eine weitere Spalte, die jetzt vielleicht für uns aktuell gerade nicht so interessant ist, weil es nicht so die zukunftsweisende Perspektive ist, sehe ich auch so. Und im Mittelalter gab es die natürlich auch neben der sicherlich vorhandenen Allmendewirtschaft oder so. Und also da waren ganz andere Mischungen als heute. Ja? Und der, also das sozusagen, was den Kapitalismus ausmacht, ist zum einen natürlich ganz stark diese Spalte, aber auch das kommt natürlich ganz stark vor. Also der Nationalstaat entsteht ja mit dem Kapitalismus zusammen, ist ja auch kein Zufall. Und das war halt mehr unterdrückt jetzt die letzten 100 Jahre, 300, 500 Jahre, sowas. Kannst du mich nochmal aufklären? Die Nachhilfe. Was jetzt genau der Unterschied ist zwischen Produktionsweise und Wirtschaftsweise? Also weil ja, gerade auf der Ebene Kommandowirtschaft und Planwirtschaft dann... Ja, das ist ein... Also ich habe es so gedacht jetzt erstmal, ob jetzt die Begriffe, ich bin ja auch nicht so der Fachmann, ja bin ich nie, ob die Begriffe jetzt hundertprozentig stimmen. Also ich sozusagen, das ist mehr die Ebene, naja, wie Peer, also auf Peer Production wird deutlich sozusagen die des, der einzelnen Produktion. Ja? Und Wirtschaftsweise ist dann eher das Übergreifende, wenn halt verschieden mehr, also ein größerer Rahmen zusammenarbeitet über einzelne Projekte oder einzelne Firmen hinweg. Man kann es auch allgemeiner sagen, die Produktion ist ja nicht Selbstzweck, sondern produziert wird, damit konsumiert wird, irgendein. So, und die Vermittlung zwischen Produktion und Konsumption, die ist verschieden. Auf genau. der einen Seite über den Markt, dann über staatliche Zuteilung. Das ist gut formuliert. Ja. Und im dritten Fall. Also als Wirtschaftsweise wäre also es gehört die Verteilung oder die Distribution zum Konsumenten oder zu dem Konsumenten, die gehört zur Wirtschaftsweise dazu. Ja, und die letzte Zeile ist ja eigentlich nur politisch zuspitzen, wenn du so willst. Ja, ja. ja. Da, das war ein bisschen mein Anliegen dabei. Also wir haben ja verschiedene Wirtschaftsformen, wenn da gesagt wurde, Ständewirtschaft, der Feudalismus. Kann man auch fragen, was war das jetzt? War das ein Staats oder nicht oder halb oder so? Also das eine ist ja sicherlich auch die technologische Entwicklung innerhalb verschiedener Wirtschaften, die bestimmte Sachen hervorgetrieben haben. Das Entscheidende, also bei dem Buch auch, denke ich mal, oder bei der Peer-Ökonomie ist ja, wie die Regulationsmechanismen angelegt sind des Wirtschaftens. Wenn es welche gibt. Bitte? Wenn es welche gibt. Naja, was du da eben gesagt hast, also die Entscheidung über Produktion und Konsumption, das wird ja reguliert. Im Kapitalismus wird es auf eine bestimmte Art und das wird ja hier dann auf eine andere Art gelöst, also ja. Das Projekt und diese ganze Geschichte. Und dieser Mechanismus, das ist das Entscheidende bei der Wirtschaftsweise. Das andere ist ja immer gebrochen durch, was weiß ich, historische Verhältnisse und andere Sachen auch noch. Aber darum geht es ja wohl nicht, ne? Es geht ja um die... Ja gut, dann müsstest du sagen, es gibt da noch ein Überbau über der Produktionsgeschichte, der also letzten Endes der Staat hat ja auch eine ganz verschiedene Rolle gespielt früher. Ja, sicherlich, eben zum Beispiel. Also nicht die heutige jedenfalls. Ja, genau. So, ich denke, alles nicht aus dem Euro verlieren. Um es vielleicht nochmal deutlich zu machen, also in der Volkswirtschaft wird unterschieden zwischen zum einen in den Eigentums- oder Besitzverhältnissen, auf der anderen Seite dem Steuerungsmechanismus in der Wirtschaft. Ja. Und beim Steuerungsmechanismus heißt es eben auch Steuerung durch Markt, also durch Preis und Wettbewerb. Auf der anderen Seite Planwirtschaft, Steuerung durch staatliche Anordnung, Planung, zentrale Planung, Institution und Ständewirtschaft wäre eben zum Beispiel, jeder Berufsstand legt einfach qua Anordnung den gerechten Preis fest. Ja, das ist dann eben so ein Steuerungsmechanismus. Wie werden Preis und Angebot und Nachfrage geregelt? Ja, aber das ist Ideologie, ne? Denn Eigentum selbst ist ja ein Steuerungsmechanismus und zwar ein ganz brutaler, ne? Also ich wollte mich jetzt nicht auf diese Sache, ob das jetzt Eigentum oder Besitz ist, festlegen, sondern einfach nur, wem gehört was. Aber in der VWL-Lehre ist das so. Ja, also in der VWL heißt es halt Eigentumsverhältnis. Ja, klar, und damit fertig. Wollen wir, Christian, du wolltest noch was machen jetzt, oder? Ich habe noch einen zweiten kleinen Vortrag, der sich hier anschließt, aber wenn weil das, also ich glaube, das geht jetzt sehr viel schon einfach in eine tiefere Diskussion. Ja, ist schon gut. Es war eine Frage eigentlich nur. Sollen wir jetzt noch hier weiter diskutieren oder soll der Christian schon mal anfangen, seinen Teil zu machen? Also ich habe auch mein Teil jetzt heute Abend schon. Mein Teil heute Abend ist sowieso sehr kurz. Und es passt auch ganz gut, was wir am Ende schon diskutiert haben, nämlich was ich heute Abend mal kurz mich fragen wollte oder anreißen wollte, ist, wir haben jetzt diese Prinzipien gesehen aus der freier Software und Peer-Produktion. beruht. Und jetzt stellen wir uns erstmal vor, ohne irgendwie konkret in Details zu gehen, wenn es jetzt eine Gesellschaft geht, wo die Gesellschaft im Wesentlichen, die gesamte gesellschaftliche Produktion auf diesen Prinzipien basiert, wie würde denn so eine Gesellschaft auf einem hohen Level aussehen? Also welche Eigenschaften hätte die, was wäre anders als heute im Kapitalismus ist der Fall ist? Und ja, Betty hatte ja diese 3 oder 4 Punkte genannt, eben das Wesentliche. Vier Produktionen basiert auf Beiträgen, nicht auf Tausch. Jeder trägt, also es gibt ein gemeinsames Ziel zum Beispiel für ein Projekt und die Leute tragen zu diesem Ziel bei, weil sie auch in der einen oder anderen Weise an diesem Ziel interessiert sind. Sie sind also nicht nur durch den Tauschwert motiviert, also sie machen das nicht nur, um Geld zu verdienen. Und dass es ein gemeinsames Ziel heißt, dass die Leute was dazu beitragen, das heißt halt auch, dass der Aufwand, den sie die Erreichung dieses gemeinsamen Ziels kostet, insgesamt aufgeteilt wird unter den Leuten, die beitragen. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel Produktion daran scheitert, dass jemand eine gute Idee hat für ein Projekt, aber er kann nicht genug Leute motivieren, da mitzumachen und dann nicht weiter das Projekt halt, weil nicht genug, weil es niemand gibt, der die Software schreibt oder nicht genug Tester. Also es gibt Aufwand natürlich auch in dieser Produktionsweise. Es ist nicht so, dass sich alles mysteriöserweise von alleine produziert, aber der Aufwand wird irgendwie mehr oder weniger spontan typischerweise aufgeteilt unter den Leuten, denen an diesem Ziel gelegen ist. Das zweite war eben dieser Punkt der freien Kooperation, also dass es keine Kommandostrukturen gibt, keine Befehlsstrukturen. Da haben wir vorher lang drüber geredet, muss ich jetzt also nichts mehr zu sagen. Und das dritte war dieses Konzept der Gemeingüter, der Commons und das Konzept des Besitzes in Abgrenzung von Eigentum. Das wurde jetzt auch lang und breit diskutiert, dass der formelle Status, also der die Posten, die jemand innehat, an Bedeutung verlieren. Das ist auch ein weiterer Punkt, der, wo ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen werde, der aber auch noch eine Rolle spielt. Gut, also wenn jetzt die gesamte Gesellschaft nach diesen Prinzipien funktioniert, dann ist eine Sache, die wir schon da sagen können, ja, ein großer Unterschied, sagen wir mal, dass nicht mehr der Tauschwert der Dinge, sondern der Gebrauchswert produziert, dazu führt, dass sie produziert werden. Also heute die einzelnen Produzenten, die Firmen, die sind ja eigentlich jeweils an den Produkten, die sie produzieren, gar nicht interessiert. Sie wollen diese Produkte immer nur loswerden und in Geld umwandeln. Das ist der gesamte Zweck der Produktion. Aber in der Peer-Ökonomie, wenn es also jemand, wenn es erstmal, also man überlegt sich, wie kann man am besten Geld verdienen und macht dann eine Firma zum Beispiel, um dieses Geld dann tatsächlich zu verdienen. Aber das ist nicht, warum Projekte in der Peer-Produktion anfangen, sondern in der Peer-Produktion ist immer auf die eine oder andere Weise jemand am Output dieses Projekts interessiert. Also da gibt es diesen Begriff Scratching an Itch, also man kratzt sich da, wo es juckt, heißt das so mehr oder weniger. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, ich brauche eine Software oder ähnliches. Und dann, wenn ich diese Software nicht gibt, dann tue ich mich vielleicht mit anderen zusammen, um diese Software zu produzieren. Oder ich bin vielleicht gar nicht an der Software interessiert, aber ich mag es einfach, Software zu schreiben und möchte etwas tun, wo die Leute was mit anfangen können, indem ich halt Software schreibe, weil ich das gerne mache. Also der Tauschwert ist nicht mehr, sondern auf eine oder andere Weise ist man an den Produkten selber, an den Gebrauchswert, den die Produkte veränderlichen, interessiert. Ja, aber hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Unkosten oder Kosten, die da bei der Produktion entstehen, ja letztlich schon sozusagen auf dem abzuschaffenden System basieren, nämlich den Kapitalismus selbst. Also ich sag mal, die Leute stecken ja in Lohnarbeit an anderer Stelle. Ja, das ist eine andere Frage, die ich heute nicht, nämlich das ist die Frage, wie schafft man es dann, eine Gesellschaft so zu organisieren, die tatsächlich nicht auf diesem kapitalistischen Basis der, dass die Leute irgendwie auch überleben müssen, indem sie Geld verdienen. Das ist im Kapitalismus so und man braucht da natürlich eine Alternative dazu. Aber wie diese Alternative aussieht, mir geht es ja gar nicht um die Alternative, sondern ich habe Schwierigkeiten damit, dass hier relativ fix sozusagen vom Kapitalismus weg zu einer Per-Produktion oder Per-Ökonomie gekommen wird, ohne und dass das eine sozusagen das andere ablösen kann, ohne dass man sich überhaupt erstmal sozusagen Rechenschaft gibt, wie funktioniert denn dieses, was man hier jetzt als Per-Ökonomie bezeichnet, wie funktioniert das überhaupt und wie hängt das mit dem anderen zusammen? Also da ist so eine künstliche Trennung und nur über die künstliche Trennung ist das für mich möglich, dass ihr über sozusagen relativ locker von der Abschaffung des getrennten Privatproduktion oder des Kapitalismus sozusagen erzählen könnt. Also dass ich kann das eine mit dem anderen sozusagen nicht so trennen, wie ihr das hier stellenweise offensichtlich macht. Mit ihr meine ich jetzt Benni und Dieter. Also der interessante Punkt, was wir da sehen an der Tierproduktion, wie sie heute stattfindet, ist ja, dass ein großer Teil der Tierproduzenten eben nicht durch kapitalistische Motive motiviert wird. Also es gibt natürlich immer die, die eben von der Firma angestellt werden, um einen Linux-Treiber zu entwickeln und ähnliches. Aber sehr viele werden eben, schreiben keine freie Software, um Geld zu verdienen, das klappt in der Regel eh nicht, sondern sie machen es halt aus anderen Gründen. Und das ist das Interessante. Und sie produzieren damit ja etwas, was auch für viele Leute nützlich ist. Also hier ist eine alternative Weise, ein alternativer Grund, wie die Bedürfnisbefriedigung der Menschen geregelt wird. Und das ist der interessante Punkt. Und momentan funktioniert das natürlich immer nur punktuell. Es gibt immer nur noch Bedürfnisse, wo man keine Peer-Produktion, die nicht mittels Peer-Produktion befriedigt werden können heute. Und dann ist halt der interessante Punkt, wie kommen wir dahin, dass immer mehr Bedürfnisse auf diese neue Weise. Also man könnte natürlich auch irgendwann sagen, hier irgendwo gibt es grundsätzliche Grenzen, aber meine These ist natürlich, dass es solche grundsätzlichen Grenzen nicht gibt und die These entwickle ich ja morgen erst. Ja, aber das Problem sehe ich ja, dass das bei dir so durchgängig, dass du das gar nicht aufrechterhalten kannst. In deinem Buch ist das die Autoproduktion, die du erwähnst. Du kannst jede andere Produktion materiell auch nehmen, die eine bestimmte Größenordnung überschreitet. Dann muss derjenige, der produziert oder diejenigen, die produzieren, sich natürlich Gedanken darüber machen, wie sie ihre Kosten sozusagen wieder reinkriegen. Und dann ist die ganze Unabhängigkeit sozusagen, die, in der der Einzelne oder die einzelne Gruppe da steht, irgendwie sofort weg. Ja, Unabhängigkeit gibt es auch nicht. Aber das sind wirklich so Punkte für die Diskussion morgen. Also ich werde vorschlagen, dass wir das morgen haben. Also Unabhängigkeit ist definitiv nichts, was so gesehen ist. Also hier, also um nochmal auf diesen Unterschied zurückzukommen, was man von so einer Gesellschaft erwarten kann. Also im Kapitalismus findet alle Produktion oder fast alle immer nur zur Profitmaximierung statt. Also es gibt natürlich auch sowas wie einen staatlichen Sektor, der findet dann aus anderen Gründen nicht statt. Aber immer wenn eine Firma etwas produziert, dann tut sie es zum Zwecke des Profits. Sie will Geld in mehr Geld verwandeln. Das ist der einzige Zweck, warum die Produktion nicht stattfindet in solchen Fällen. Bei der Peer-Produktion ist es dagegen, da gibt es keinen Profit. Stattdessen geht es in irgendeiner Weise immer um Bedürfnisbefriedigung. Also jemand muss ein Bedürfnis haben, das motiviert ihn dann ein Projekt anzufangen. Oder man hat das Bedürfnis, einfach etwas zu tun, was gut für andere ist, wie Software schreiben. In den meisten Fällen. Du stellst Profitproduktion gegen Produktion für Bedürfnisbefriedigung. Jeder Profit oder jedes Produkt, was auf dem Markt losgeschlagen werden soll, muss irgendein Bedürfnis befriedigen. Tamagotchi genau. Zum Beispiel. Ja, es kann ein asoziales Bedürfnis sein. Selbstverständlich. Aber es ist irgendeine Form des Gebrauchswerts oder des Nutzens. Das ist völlig richtig. Aber nein, natürlich nicht. Es ist nicht ja völlig. Es geht ja völlig um den Hersteller, nicht um die Konsumenten. Sollte das gehen. Die Frage ist ja, was. Es geht darum, dass man. Ja, gut. Das also klar, in beiden Produktionsfällen befriedigt alle Produktion das Ziel, das ist klar. Genau. Aber es ist eine Bedingung. Wenn wir uns gegenseitig ausreden, lass nicht für das unheimlich anstrengend. Also in beiden Produktionsweisen befriedigt die Produktion Bedürfnisse, ganz klar, denn auch Firmen können Produkte nicht verkaufen, die keiner braucht. Aber im Kapitalismus ist das eben indirektes Ziel, also es ist ein Ziel, was nur der Profitmaximierung dient. Und Bedürfnisse, die keinen Profit ermöglichen, wo also zum Beispiel die Leute kein Geld haben, die werden deswegen auch nicht befriedigt. Während das, was also im Kapitalismus nur indirektes Ziel ist, die Bedürfnisbefriedigung, das ist in der Peer-Ökonomie dann das direkte Ziel. Da gibt es kein solches indirektes Ziel mehr, was da dazwischen steht. Ja, der zweite Punkt war der, den wir auch schon thematisiert hatten, dass man eben zu Projekten beiträgt, die wichtig sind. Das ist eigentlich nochmal dasselbe, nur von der anderen Betrachtungsweise betrachtet. Also entweder habe ich ein Bedürfnis nach einem bestimmten Gut, dann trage ich halt zu Gütern bei, oder ich habe zu Projekten bei, die dieses Gut produzieren, oder ich habe ein Bedürfnis, etwas zu tun, was in diesem Projekt getan wird, und das motiviert mich dann mitzumachen. Also ich habe in beiden Fällen ein direktes Verhältnis zu den Projekten, an denen ich mich beteilige, während im Kapitalismus ich letztlich mir nur einen Job suche, mit dem ich Geld verdienen kann. Also idealerweise ist dann das, was ich gerne mache, aber das ist nicht unbedingt und nicht in so vielen Fällen der Fall. Und das andere ist, dass es natürlich auch nach wie vor die Dinge nicht vom Himmel fallen, sondern wir hatten eben gesagt, ja, es gibt dieses Prinzip der Aufwandsteilung, irgendwie muss der Aufwand aufgeteilt werden, wenn ein Ziel einfach nicht hinreichend vielen Leuten wichtig ist, dass sie da Aufwand beitragen wollen, dann wird dieses Ziel auch in dieser Gesellschaft nicht befriedigt werden. Also es gibt auch da, fällt nicht irgendwie alles vom Himmel und es ist nicht gesagt, dass jedes Bedürfnis, das jemand hat, er sich befriedigen kann, sondern man muss halt immer genug Leute irgendwie mit zum Mitmachen motivieren, damit der nötige Aufwand aufgebracht werden kann. Ja. Und wichtiger Punkt, der sich an die anderen anschließt, man muss nichts verkaufen. Also im Kapitalismus ist ja für die meisten Leute so, dass sie, wenn sie nichts anderes zu verkaufen haben, dann müssen sie ihre eigene Arbeitskraft verkaufen, sie müssen sich einen Job suchen, um Geld zu bekommen. Und in der Peer-Ökonomie gibt es kein solches Konzept eines Jobs. Man macht also keine Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern wenn man sich an Projekten, sondern man trägt eben bei zu Projekten bei, aber dieses Beitragen zu Projekten dient ja entweder nur der eigenen Bedürfnisbefriedigung, dass man das eben gerne macht, oder es ist halt etwas, was man macht, um Aufwand beizutragen. Also ich habe Interesse an dem Ziel des Projekts und möchte, dass es erfolgreich ist. Aber wenn zum Beispiel andere dieses Ziel schon erreichen, dann habe ich keinen Grund mehr, damit zu machen. Also es gibt jetzt nicht wie, dass ich etwa arbeitslos werden könnte, weil es irgendwie nicht genug Arbeit gibt. Das ist in der Bioökonomie ein ganz absurdes Konzept, denn je weniger Arbeit eigentlich, umso besser. Also umso weniger Aufwand ist dann zu verteilen. Es gibt also keine Arbeitslosigkeit. Das ist eine Sorge, die man sich nicht mehr machen muss. Und man braucht auch kein Geld. Das sind Punkte, die sich eben auch unterscheiden vom Kapitalismus. Und da man kein Geld braucht, muss man auch nichts verkaufen, um eben an Geld ranzukommen. Genau. Du sprichst im Indikativ, soll das Konjunktiv benutzen. Ja, das ist doch nett, ist doch mal nett. Ein neuer Entwurf. Nein, muss er nicht, weil er schon vorher als Voraussetzung gesagt hat, dass das die zukünftige oder die mögliche Möglichkeit ist. Insofern kann er auch Indikativ benutzen. Ja, kann ich so, also wie würde eine solche Gesellschaft aussehen? Und ebenso ist es der Punkt, dass es, da es nicht wichtig ist, auf dem Markt erfolgreich zu sein, indem man die Konkurrenz aus dem mehr oder weniger verdrängt, gibt es keine solche Notwendigkeit zum Konkurrenzkampf. Also es gibt natürlich teilweise auch zwischen freien Softwareprojekten eine gewisse Art von Konkurrenz, dass man halt irgendwie zeigen möchte, dass man der Bessere ist, dass man Leute motivieren möchte, bei sich mitzumachen. Aber diese Konkurrenz ist nie so eine Konkurrenz ums Überleben, wie sie im Kapitalismus der Fall ist. Also im Kapitalismus, wenn man nicht besser ist als die anderen, dann ist man schnell vom Markt gedrängt. Und umgekehrt muss man auch versuchen, dass die eigenen Konkurrenten kein Fahrwasser gewinnen oder möglichst wenig. Während in der freien Software ist es so, dass erstens in aller Regel zum Beispiel Peer-Produktion das, was der eine macht, ja sowieso den anderen auch zur Verfügung steht und von denen integriert werden kann. Und zweitens, dass sie halt auch, also sie haben gar keine Möglichkeit, irgendwie ihre Konkurrenzen auszugrenzen, weil das durch die Lizenzen in aller Regel nicht möglich ist. Zweitens haben sie auch gar keine Notwendigkeit dafür, weil es geht für sie eben nicht ums Überleben. Also schlimmstenfalls, wenn das eigene Projekt halt erfolglos ist, dann wird man sich halt sinnvollerweise dem anderen anschließen und versuchen, das dann in die eigene Rechnung zu beeinflussen, aber man steht da irgendwie nicht vor dem Scheitern seiner Existenz oder sowas. Ja. Alles. Zum einen, wie würde das denn sein, dass ich habe jetzt das Bedürfnis, Knäckebrot zu essen, kann es aber jetzt selber nicht anstoßen, weil ich keine Ahnung habe, wie Knäckebrot produziert wird. Ich würde dann jemanden suchen, der Knäckebrot produziert, oder wie läuft das denn? Ja, in der Praxis ist es natürlich, das ist eine wichtige Anforderung, die heute in der heutigen Bioproduktion irgendwie immer so ein Problem ist, dass es, heute ist es eben oft so, ja, du kannst letztlich, um ein Projekt anstoßen zu können, musst du in irgendeiner Weise Experte sein. Deswegen ist auch ein Großteil der freien Software ist halt letztlich von Experten für Experten, also für Entwickler ist so die Stärke. Das heißt, wenn jemand irgendwie gerne eine freie Software hätte, ohne aber selber Entwickler sein zu können, hat er natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten, da ein Projekt zu initiieren. Also er kann es ja erstmal nicht selber machen. Und das heißt, wenn man die gesamte Gesellschaft auf so eine Weise organisieren will, dann muss es natürlich auch hier Spielregeln geben. Also es muss möglich sein, dass ich versuchen kann, andere zu motivieren, was für mich zu machen, ohne dass ich das selber machen müsste. Und das, da werde ich ja morgen auch drauf eingehen. Also ja. Das ist ja Teil meines Modells. Das ist, aber das ist dann was, was morgen kommt. Okay. Würde ich in dem Fall da nicht Kompetenzen tauschen? Und also da würde für mich wieder dieser Begriff des Tauschs reinkommen, im Gegensatz zum Beitragen, worum es ja eigentlich geht. Ich tausche dann meine Fachkompetenz, mein Expertenwissen. Das gibst du ja aber nicht weg, das behältst du ja. Insofern ist es kein Tausch. Also da werden wir morgen sicher noch lange drüber diskutieren, aber ich würde halt erstmal sagen, nein, der Punkt hier ist ja wieder im Grunde, sobald du dich mit anderen zusammentust, also eine Grundidee ist ja zu sagen, du versuchst jemand anders zu überzeugen, das zu machen und sagst dann aber, ja, also wenn es so ist, dass du sagst, okay, also da gibt es immer Nähe hin zum direkten Tausch. Also wenn du sagst, der andere sagt, mach das mal für dich, und du sagst, der andere sagt dann, okay, dann will ich aber die und die Gegenleistung von dir, dann ist das Tausch. Aber wenn du irgendwie jetzt dich mit einer Gruppe von Leuten zusammen im weiteren Sinne zusammentust, die sagen, okay, also wir haben eigentlich auf Metaebene das Ziel, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben, wir möchten uns gegenseitig helfen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das heißt, wenn du dann über so eine gemeinsame Vermittlung hast, dass ja, natürlich an sich aufteilt die unterschiedlichen Aufgaben, genau wie hier jetzt zum Beispiel, also irgendwie, dass einige Leute bereiten das Essen vor, andere räumen dann hinterher die Sachen in die Maschine, räumen sie wieder aus und machen vielleicht irgendwie was. Vorhin hat noch jemand Hefehof gefegt und so weiter. Also die ganzen unterschiedlichen Aufgaben, wo nicht jeder alles machen kann, teilen sich dann auch auf diese Weise auf. Und jeder trägt was bei. Also wenn du selber nichts beiträgst, dann kann es dir natürlich auch passieren, dass die anderen sagen, na, dann tun wir aber nichts mehr für dich. Also genau das wäre der Punkt, den du vermeiden willst. Also du musst was beitragen, aber du tauschst nicht mit jemandem, sondern du trägst halt zu diesem gemeinsamen Ziel, dass ihr eure Bedürfnisse befriedigt, was bei. Wie weit schränkt das die Freiwilligkeit ein, dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zwang? Ja, also es kann halt unter Umständen, das kommt immer drauf ein, also es ist halt erstmal, die Dinge fallen nicht von Himmel, also dieser strukturelle Zwang ist erstmal da, und wie dann die anderen damit umgehen, ob sie dich dann konkret dazu zwingen mitzumachen oder ob sie sagen, nee, das klappt auch so, das ist, denke ich, was ich zeigen werde, wo wir auch morgen drüber reden werden, also inwiefern so eine Erwartung, dass du an der allgemeinen gesellschaftlichen Produktion auf die eine oder andere Weise beteiligst, die ist natürlich erstmal ein Zwang, wie weit sie dann wenn sie gemacht wird. Das ist den meisten Menschen ein Bedürfnis. Nicht nur, weil es Geld gibt. Auch heute schon. Also die Frage, wenn du sie direkt auf eine bestimmte Tätigkeit beziehst, dann ist die Antwort nein. Du kannst zu einer bestimmten Tätigkeit nicht gezwungen werden, aber die gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeiten wollen erfüllt werden, und dieser Zwang im Durchschnitt muss im Durchschnitt erfüllt werden. Aber da würde ich auch Werner zustimmen, im Durchschnitt gibt es dafür auch die entsprechenden Bedürfnisse. Wie die jetzt aber miteinander vermittelt werden, sodass das am Ende aufgeht, das ist eben Teil des, was sich Christian überlegt hat. Also tatsächlich würde ich halt sagen, kurz bevor du, also noch kurz dazu, nämlich, dass du kannst natürlich tatsächlich nicht gezwungen werden, damit zu machen. Heute in gewisser Weise übrigens auch nicht. Aber du kannst ebenfalls nicht die anderen zwingen, was zu machen. Also du hast halt nicht unbedingt, wenn du nicht mitmachen willst, dann ist es letztlich Sache der anderen, wie sie damit umgehen. Das ist heute auch der Fall. Also auf einer Oder heute ist es halt unter Umständen so, dass der Staat dich, wenn du nicht zum Militär gehst, dann zwingt er dich, dann sperrt er dich ein. Und so eine Art von Zwang gibt es aber in der Ökonomie nicht, sondern du kannst sagen, ja, ich lebe halt auf meine eigene Weise, sehr bescheiden, ohne mit anderen zusammenzuarbeiten, dann kannst du das auch. Ob es dann bescheiden, da musst du wahrscheinlich sehr bescheiden leben oder so, also ob du das willst oder auch du mit dem anderen, fällt es nicht. Ja, das ist besser. Du sagst es ja selber, das ist doch alles sehr ähnlich wie heute. Ich habe heute einen strukturellen Zwang, mich in dieser Gesellschaft zu beteiligen. Ich kann jetzt so ausführen, auf welche Art und Weise ich das mache, in gewissen Grenzen, was unter anderem von meinen Fähigkeiten, meiner Ausbildung etc. abhängt. Aber den Beruf kann ich dann doch in gewissen Grenzen frei wählen. Und ich sehe jetzt nicht, wo das jetzt irgendwie strukturell anders ist in deinem Vorschlag. Ja, heutzutage. Man muss in die Details gehen. Heutzutage heißt das, also das ist wirklich ein Thema für morgen. Das war ja erstmal auch kein Punkt, den ich jetzt genannt hatte. Also ich habe ja nicht gesagt, dass das hier auf einer strukturell völlig anders ist. Ich glaube das nicht, Problem ist heute, das Problem, was du heute eher hast, ist ja das, aber sind hier, ist ja eher, dass du nicht teilhaben kannst, obwohl du gerne möchtest. Das ist wirklich einfach. Die Kehrseite der Medaille quasi. Unter bestimmten ja, aber Regionen, das ist eben im Kapitalismus die Kehrseite der Medaille und nicht in der Vier. Das ist nicht mal im Kapitalismus so, sondern unter Bedingungen der Vollbeschäftigung ist das eben nicht so. Bedingungen der Vollbeschäftigung, wie sie Anfang der 70er beispielsweise in Deutschland hatten, hast du die Wahl als Arbeitnehmer. Ja, stimmt, aber die hatten wir weltweit nie und die werden nicht wiederkommen. Aber hier sind noch viele sofort. Also, ja, sowas kann ich gut. Wir haben ja momentan in unserem System haben wir ein Regulativ. Das ist ja Geld. Früher waren es, Muscheln oder Glasperlen. Das heißt, dieses, nennen wir es Geld, hat dafür gesorgt, dass die Produkte bedürfnisgerecht verteilt werden. in Anführungsstrichen, im gewissen Rahmen. So. Erstmal muss ans Geld kommen. Ja, früher war es... Da gibt es verschiedene Methoden, ans Geld zu kommen. Ja, und ich stelle mir das, wir hatten das Thema eben nämlich schon mal so leicht angeschnitten. Geld sorgt ja dafür, dass die Aufgaben optimal in Anführungsstrichen verteilt werden. Das heißt, wenn eine Arbeit sehr unliebsam ist, wird halt einfach mehr bezahlt, dann findet sich schon jemand, der das macht. Ich brauche mal einen Anthropologen, der da bescheißt. Ja, das ist halt das, was man als Finanzmensch lernt, ne? Verstehst du? Genau, richtig. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, genauso, was ich, Brötchen, vielleicht haben 1 Million Deutsche eigentlich das Bedürfnis, Bäcker zu sein, aber weil es im Prinzip, wenn es 1 Million Bäcker gäbe, keiner davon leben könnte, funktioniert das halt nicht. Und dementsprechend gibt es halt weniger Bäcker, und zwar so ungefähr, dass es passt. Mhm. Jetzt stelle ich mir in der Peer-Ökonomie das etwas schwierig vor, denn es gibt ja dann vielleicht wirklich diese 1 Million Deutsche, die Bäcker sein wollen, die stellen dann Brötchen und Brötchen und Brötchen her, aber im Prinzip will eigentlich nicht, wollen nicht so viele Leute Brötchen. Dafür fehlen auf der anderen Seite dann Leute, die... Butter herstellen und Wurst, ja. Ja. Ja, kann doch passieren. Haben Sie sich schlecht abgesprochen? Okay, ja, darauf wollte ich jetzt ja gerne mal... Das kommt morgen. Das ist ja Teil, klar, da braucht man halt morgen. Das hat doch mit der Peer-Ökonomie aber gar nichts zu tun. Was du da jetzt, dein Beispiel passt da überhaupt nicht mal an. Warum nicht? Ja, weil das ist ja schon eine total unabgestimmte Geschichte. Wäre Peer-Ökonomie so wie der... Bin ich das, ja, aber Peergroup ist ja unab. Das macht ja jeder, bringt so seinen Beitrag ein, wie er gerade möchte. Nee, da sind wir falsch verstanden. Also Beiträge einbringen, du musst dich ja, indem du deinen Beitrag einbringst, auch darauf beziehen, wer für den du den machst. Das ist vielleicht nicht ganz so deutlich rübergekommen, aber das geht ja ohne das gar nicht. Und von daher hast du diese Abstimmungssache. Na, weil ihr bringt jetzt zwei Sachen durcheinander, nämlich die allgemeinen Prinzipien von Peer-Produktion, die ich vorgestellt habe, wo das tatsächlich nicht drin vorkommt, also wo es eben keinerlei Zwang gibt, und das Modell von Christian, was dir jetzt im Kopf vorschwebt, das er morgen vorstellen wird, wo er sozusagen das verallgemeinert und dabei durchaus einen Moment von Zwang einführt, oder? Also bei mir läuft das im Buch unter dem Stichwort, wie schafft man es, die Bedürfnisse von Produzenten und die Bedürfnisse von Konsumenten in Einklang zu bringen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt in jeder Wirtschaftsweise, und der, ja, dann, den werde ich auch morgen machen. Das ist ganz klar. Aber erstmal. Ich wollte noch mal an diesem Punkt Bedürfnisbefriedigung in Abgrenzung sozusagen zur Marktwirtschaft ansetzen. Für mich ist sozusagen nicht so sehr die Frage, ist das letztendliche Ziel der kapitalistischen Produktion der Profit? Weil da kannst du eben immer dieses Gegenargument bringen, was jetzt auch gekommen ist. Nee, da werden doch Bedürfnisse befriedigt, die werden besser befriedigt als in der Planwirtschaft und so weiter. Und das hatten wir doch alles schon mal. Und es ist das Ende der Geschichte-Argument. Sondern für mich ist der zentrale Punkt zu sagen, für wen eigentlich Bedürfnisse in welchem System befriedigt werden. Und das ist irgendwie sonnenklar, dass sozusagen in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus Bedürfnisse nur für Zahlungskräftige befriedigt werden. Und dass du sozusagen dieses Exklusionsprinzip hast. Ja, also wer eben nicht an diese Vermittlungsinstanz Geld kommt, der kann auch seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Und das hat auch in den 70er Jahren im wunderbaren rheinischen Kapitalismus schon genauso funktioniert. Da haben wir das halt ausgelagert sozusagen. Und die Hälfte der Bevölkerung dieser Erde kriegt ihre Grundbedürfnisse eben nicht befriedigt, obwohl sozusagen die Produktionskapazitäten da wären. Bla, bla, bla. Also, und sozusagen die zentrale Differenz zur Peer Economy wäre, dass es darum geht, die Bedürfnisse von allen oder von so viel wie möglichen zu befriedigen. Und das ist sozusagen in der Ziellogik von Marktwirtschaft überhaupt nicht angelegt. Genau. Nee, das ist ja gerade umgekehrt. Dass halt Knappheit geschaffen werden muss, um Wert zu ermöglichen. Genau. Da wird sogar noch künstlich Knappheit geschaffen. Und so weiter. Und künstlich Bedürfnisse geschaffen werden. Ja. Ja. Genau, und für beides gibt es halt in der Peer-Ökonomie überhaupt gar keinen Grund mehr. Also, dass man einfach, meine Idee ist einfach nur wegzukommen von dem Argument, denen geht es doch nur um den Profit, dann hast du immer sozusagen dieses Gegenargument, aber damit werden doch wunderbar ganz viele Bedürfnisse befriedigt. Aber die Frage ist, von wem und welche, ob die künftig geschaffen sind und durch Werbung und das weiß ich halt auch meine Diskussion ein bisschen ab. Sind wir an dem Punkt, wo wir die allgemeine Diskussion jetzt auflösen? Ja. Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Punkte zu sagen. Ach so, so ist es ja nicht. Vielleicht wollte Harald gerade noch was sagen. Nein, das war jetzt konkret. Ich hatte so den Eindruck, dass es so allgemeine Auflösungstendenzen gibt und so eine Beispielebene jetzt aufkommt. Ja, dann komme ich nochmal kurz auf den Vortrag zurück. Viel ist es aber auch nicht mehr. Also es gibt halt hier in der Peer-Produktion jetzt nicht diese Notwendigkeit, die anderen auszukonkludieren, also durch Konkurrenz, die Konkurrenz nach Möglichkeit aus dem Markt zu bringen. Stattdessen gibt es da, Stefan hat da den schönen Begriff des Auskooperierens geprägt, also es gibt die Möglichkeit mit anderen zusammen sich zu tun und eben mit anderen, ob auf Ebene innerhalb eines Projektes oder zwischen Projekten, zu kooperieren. Und diese Kooperation ist immer ganz wichtig für die freie Produktion, für die freien Projekte. Und da ist es ja auch schon so, dass eben ein auf der Kooperation von sehr vielen Leuten basierendes Projekt, wie die Wikipedia es zum Beispiel geschafft hat, dass der Brockhaus mehr oder weniger schon dabei ist, irgendwie mehr oder weniger den Laden dicht zu machen und irgendwie nur noch eine Notlösung irgendwie zieht, weil sie da nicht mehr wirklich konkurrenzfähig sind gegen diese gute freie Quelle. Und ja, man könnte also im Vergleich zu Kapitalismus gibt es da diesen Begriff, dass die kapitalistische Produktion auskooperiert wird, weil die Kooperation der Peer-Economy eben besser ist als die Konkurrenz im Kapitalismus. Aber innerhalb der Gesellschaft selber ist das eben Kooperation ein Schlüsselelement, zu dem man natürlich nicht gezwungen wird, was man aber sinnvollerweise nutzt. Ja, und ohne diesen Zwang, die Konkurrenz außen vor zu behalten, gibt es eben auch gar keinen Grund mehr zu der ganzen Geheimhaltung, die heute üblich ist, dass Software geheim gehalten wird, niemand an den Quellcode rankommt und sie niemand anders weiterentwickeln und ändern kann. Oder dass Firmen versuchen, sich Innovationen, neue Forschungen, Ideen zu patentieren und möglichst lange die für sich zu behalten, dass niemand anders sie benutzen kann. Also in der Peer-Produktion gibt es dafür erstmal gar keinen Grund. Zweitens gibt es auch wahrscheinlich gar keine Möglichkeiten, weil die anderen da einfach keinen Grund sehen. Also im Zweifelsfall, wenn einer sagt, ich will aber nicht, dass ihr das macht, dann werden die anderen wahrscheinlich sagen, ja, aber wir wollen es doch machen. Also ohne diesen Grund werden wahrscheinlich dann auch die staatlichen Systeme, die heute dafür sorgen, dass die Leute, die ihr Wissen geheim halten wollen und Patente wollen, damit durchkommen, eben wegfallen. Und man kann damit rechnen, dass eben ja Wissen, Innovation geteilt wird. Das ist heute auch in der Regel schon der Fall bei Peer-Produktion. Und sich damit also auch wirklich schneller weiterentwickeln kann, indem dann jeder an dem ansetzen kann, was die anderen gemacht haben. Und noch ein letzter Punkt ist, dass ganz vieles, was heute der Staat macht, hängt eigentlich mit dem Aufrechterhalten der kapitalistischen Produktionsweise zusammen. Also der Staat muss dafür sorgen, dass der Markt funktioniert. Er muss dafür sorgen, dass es Privateigentum gibt, dass das Privateigentum geschützt wird, dass niemand klauen kann, eben sowas wie Patente, dass sich alle an die Spielregeln halten, die nötig sind dafür, dass der Markt und die Privatwirtschaft funktioniert. Dann gibt es das Problem der Arbeitsplätze und der Arbeitslosen, die irgendwie ruhig gehalten werden, damit sie keine Aufstände machen. Das sind alles Funktionen. Dann gibt es die anderen, die ebenfalls gerne, die anderen Staaten, die vielleicht auch ganz gern Zugriff hatten auf die Ressourcen, die man nun in seinem eigenen Staatsgebiet hat, und man selber muss versuchen, möglichst viele Ressourcen von anderswo zu sichern. Also man braucht auch sowas wie Militär, um das aufrechtzuerhalten. Und in der Peer-Produktion, wo es aber die Leute direkt oder indirekt miteinander kooperieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und wo es diese Konkurrenz, dieses Profit-Regime nicht mehr gibt, wird ein Großteil dieser Funktion überhaupt ganz unnötig. Also der Staat, wie wir ihn heute kennen, verliert eigentlich seine Funktion. Also bei manchen Punkten fällt mir einfach so eine bestimmte Art von, soll jetzt nicht böse sein, aber relativ oberflächlich und auch sehr naiv. Also ich sag mal nur den Punkt gerade mit der Brockhaus. Du bringst einen Punkt sozusagen, der dir erklärt, dass warum der Brockhaus erstens da niedergeht. Das passt dann sehr gut dazu, dass Wikipedia sozusagen lebt. Dass es total viele Punkte geben wird, warum der Brockhaus heute nicht mehr funktioniert. Ich sag mal, dass du ein Lexikon dir in eine Bude stellst, sozusagen, wo du dreimal in deinem Leben reinguckst. Hauptsache, dass da ein bestimmter Status irgendwie dranhängt, der hängt heute nicht mehr an diesen Büchern. Und dass da alles Gründe sind, warum das nicht mehr klappt, sozusagen. Und jetzt kommst du mit der Peer-Produktion, warum plötzlich kein Militär mehr sozusagen möglich ist. wenn man zurückblickt in der das Geschichte... Das war nicht durch den Brockhaus motiviert. Nein, das ist, aber der Punkt ist doch, dass das Böse und der Totschlag, der ist doch nicht durch den Kapitalismus in die Welt gekommen. Der war doch vorher auch schon da. Also das ist, verstehst du, du zauberst dir da so ein Weltbild hin, der Kapitalismus ist irgendwie böse und vorher... oder hinterher ist alles gut und vorher auch. Militär ist aber was anderes als böser Totschlag. Also der hat ja davon vom Militär gesprochen, der hat ja nicht davon gesprochen, dass es jetzt keinen Totschlag mehr geben wird. Ja, aber es ist einfach nur Kooperation und was war früher? Ich sag mal, dass nicht einfach nur Kooperation war, obwohl die Leute auch die Möglichkeit vielleicht gehabt hätten. Und haben sie lieber totgeschlagen, beziehungsweise hat er ja auch nicht behauptet. Worauf willst du denn hinaus? Dass willst da so ein sagen, roter dass Faden... die Menschen böse sind und im Zaun Nein, es geht mir um den roten Faden. Dass der anstandslos sozusagen gezogen werden kann, ohne dass man die Begründung sozusagen ein bisschen genauer macht. Was erwartest du Begründung? Aber ich glaube, das ist ein grundlegendes Missverständnis irgendwie. Du hast da einfach ein hypothetisches Gesellschaftsmodell und versuchst irgendwie zusammen mit anderen, versucht mit anderen zusammen irgendwie auszubaldowern, was hätte das für Konsequenzen, wenn man das denn so macht, wie es ist. Und du scheinst es irgendwie meiner Meinung nach so zu verstehen, als würde er eine Analyse des Jetztzustands von Peer-Ökonomie darbringen und zu sagen, wie das weitergedacht ist. Das ist aber komplett halt konträr, das hat halt das andere nichts mit dem anderen zu tun. Na, ich bin schon noch ein bisschen bei dem Punkt gehakt, es ist mit denselben Menschen zu machen. Also Marx hat ja ein ganz starkes Menschenbild gehabt, dass er sagt, natürlich sind wir total geprägt von unseren Verhältnissen. Und das würden auch Feministinnen sagen und Antirassisten etc. Das ist natürlich das, was heute Frau sein heißt, ist was ganz anderes, als es vor 100 oder 200 Jahren oder vor 1000 Jahren hieß etc. Und natürlich sind wir auch total durchdrungen eben durch Tauschlogik etc. Insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, das würde perfekt funktionieren, wenn wir jetzt von heute auf morgen anfangen würden. Sondern deshalb finde ich es eben gerade total wichtig, in Projekten einfach anzufangen, soweit man heute gehen kann und eben zu gucken, was sich entwickelt und wie wir uns auch entwickeln. Nee, da völlige Zustimmung. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es nicht darum geht, sich einen idealen Menschen zu zimmern, mit dem ich dann die ideale Gesellschaft mache, sondern dass halt... ja, ich drücke es immer so aus, es gibt halt, also unser heutiges System bringt sozusagen die schlechtesten Seiten im Menschen zum Vorschein und es wäre, oder in menschlichen Potenzialen, die sind ja nicht unendlich, die sind ja schon irgendwie auch beschränkt, man kann halt nun mal nicht fliegen und so, aber es geht halt darum, welche Potenziale hervorgebracht werden und welche nicht, und ich glaube, darum geht's nur, also das halt, dass man auch, also ich denke, es wird immer noch schlechte Menschen geben, in welcher rosigen Zukunft auch immer, aber die werden dann halt vielleicht nicht Vorstandsvorsitzender. So, das ist nur die Idee. Also das ist meine Sicht. Ich denke, wir sollten Christian morgen die Gelegenheit geben, das im Detail ein bisschen vorzustellen, und ich meine, da wird sich Diskussion sowieso wieder ergeben, weil der Teufel steckt im Detail, denke ich bei dir. Oder da wird man drüber diskutieren müssen, jedenfalls. So, der globale Überblick über die künftige Gesellschaft, der ist mir auch nicht sehr, sehr behaglich, muss ich sagen, weil da fehlen mir 1000 Vermittlungen. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ja, ich bin ja auch nicht für so Malerei, muss ich so sagen. Was? Ja, aber es ist, es geht nicht um Utopie, also nicht um so eine völlige losgelöste Utopie, sondern es geht um konkrete existierende Produktionsweisen, die habe ich ja dargestellt, und der Überlegung, wie man diese verallgemeinern könnte. Das ist schon mehr als nur, ich mal mir was aus. Und das finde ich auch einen wichtigen Unterschied. Wenn du das jetzt als Produktionsweise in engem Sinn, finde ich das schon sehr gemalt. Also das bisschen, was wir, entschuldigt bitte... Der Produktionsweise jetzt in dem Sinn, in dem sicherlich falschen Sinn, wie ich es verwendet habe, in wie Projekte sich organisieren. So. Also die Weise der Produktion, das kann man ja auch ganz klein nennen, nicht gesellschaftliche Produktionsweise, sondern projektbezogene Produktionsweise gibt es ja auch. Ja. In dem Sinne meinte ich jetzt. Ja. Und diese sozusagen existierenden Beispiele haben wir uns angeguckt, und versuchen, die zu verallgemeinern. Das ist, und gucken, ob das überhaupt möglich ist, ob es da grundsätzliche Hindernisse gibt oder nicht. Und das ist sozusagen der Status, der Erkenntnisstatus dieser ganzen Diskussion. Es geht nicht darum, beliebige Utopien zu entwickeln. Ja, weil sonst kann ich halt, mache ich irgendwie auf Schlaraffenland, alles fällt vom Himmel. Gut, kann ich mir auch vorstellen, aber. Also ich meine, ich gebe dir natürlich völlig recht, dass wir da eine Produktivkraftentwicklung in der freien Software und ähnliches Phänomen sehen, die spannend ist, ganz ohne Zweifel. Aber das, was in Christians Buch steht, ist schon sehr ein Reißbrettentwurf. Also das muss man schon sagen. Also ob man es Utopie nennen will oder nicht, immer dahingestellt, aber. Aber es wird ja vielleicht darum gehen, sozusagen rauszukriegen, was daran, also noch ein bisschen Reißbrett ist, aber was eigentlich auch vielleicht schon sehr relevant ist. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass im Moment Stichwort Wissensgesellschaft und Stichwort Kooperation ganz viele Sachen in Firmen, also in der realen kapitalistischen Produktion ja ganz bewusst gezielt intim gemacht werden, eben nicht mehr Fordismus, das ist out, sondern eben das Letzte, was sich noch rausholen lässt, allerdings jetzt leider für den Weltmarkt und für den Profit, aber was sich rausholen lässt, lässt sich rausholen durch eine gute Kooperation, durch flache Hierarchie und bla bla bla bla. Das ist ja schon im Grunde das, was Projekte in Gruppen auch bedeuten. Nur wir haben halt im Moment noch den Zwang dahinter, dass es Firmen sind oder, was wir auch noch nicht besprochen haben hier, ist Finanzmärkte, also einfach Geldgeberdruck und Renditendruck, der bestimmte Rahmenbedingungen setzt. Aber an und für sich sind wir ja schon in vielen Punkten auf einer veränderten Art von Produktion. Ja, aber die wird immer noch von, die ist immer noch abstrakte Arbeit. Und für mich ist die zentrale Frage in der ganzen Debatte, geht es, dass diese abstrakte Arbeit weiter besteht und wir dadurch trotzdem was fundamental Neues kriegen? Oder geht das nicht? Also ich gebe dir recht, dass es da neue Strukturen gibt, um diese abstrakte Arbeit eben, um die Arbeitskraft noch besser auszupressen, ja. Aber es bleibt abstrakte Arbeit. Und ich habe meine Zweifel, ob wir mit dieser abstrakten Arbeit wirklich eine neue Gesellschaftsform kommen. Aber abstrakte Arbeit wäre doch im marxistischen Sinne mit Tauschwert vermittelt. Ja, klar. Und insofern wäre das doch nicht mehr Peer-Ökonomie. Nee. Das wäre meine auch eine. Dazu muss man natürlich wissen, was abstrakte Arbeit ist. Also da ist auch das, was wir in der Software und sowas beobachten, das hat mit abstrakter Arbeit erstmal gar nichts zu tun, sondern das ist selbstentfaltungsbasiert. Mhm. Ja, aber es gibt auch im Kapitalismus keine abstrakte Arbeit. Als solche. Richtig, ja. Sondern es ist analytisch nur getrennt von der gebrauchswirtschaftenden Arbeit und so weiter. Aber das wird jetzt zu weit, wenn wir da jetzt einsteigen. Ja. Machen wir, kriegen wir eh nochmal morgen. Wir kriegen alle Themen morgen nochmal. Keiner braucht Sorge haben. Es kommt alles nochmal hoch. Und mein Appell wäre höchstens, vielleicht schaffen wir es mit einer gewissen Neugierde, Christians Modell zu befragen und nicht mit einer vordergründigen Skepsis und dem Wunsch, ich beweise dir jetzt, dass das alles nicht funktionieren kann. Also Neugier statt Skepsis, also, und dann könnt ihr alle eure Kritik. Es geht nicht doch nicht um den Wunsch zu beweisen, sondern mit der Zielsetzung wäre ich da total einverstanden. Ich würde auch sagen, ein realisierter Kommunismus würde ich genauso beschreiben, abgekürzt, wie das Christian gemacht hat. Naja, umso neugieriger können wir ja das Problem sein, ist wie doch das geht. Die Realisierung bzw. die Entwicklung und die so auch die begriffliche Entwicklung dahin. Denn von der praktischen Entwicklung sind wir noch weit entfernt. Nee, also es ging schon um was anderes. Also die Punkte, die jetzt beschrieben wurden, das sind alles Punkte, die sich direkt aus dem Modell ableiten lassen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Art von Zielvorstellung zu beschreiben. Wie hätte ich es gern? Zum Beispiel, wir hätten vielleicht gerne, dass alle Konflikte, die zumindest blutige Konflikte, die Menschenleben kosten, verschwinden. Und das ist zum Beispiel etwas, was man so pauschal formulieren kann, und dann müsste man sich überlegen, wie man da hinkommt. Weiß aber vielleicht nicht, wie man da hinkommt. Das hier ist aber etwas ganz anderes. Man sieht, dass bestimmte Konflikte aus bestimmten Problemen entstehen. Also Konflikte um Rohstoffe zum Beispiel, das ist ein Punkt, den Christian erwähnt hat, sind solche, die weltweit sehr, sehr viele Menschenleben kosten. Und wenn man eine Art entwickelt, wie diese Rohstoffe auf Kooperation basierend gemeinsam genutzt werden können, und damit diese Konflikte vermeiden kann, dann fällt die Notwendigkeit dieser Konflikte weg, sozusagen. Also wenn man sieht, wo bestimmte Mechanismen bestimmte Konfliktquellen erzeugen, dann kann man diese Mechanismen abschaffen, also wenn man zeigt, wie das geht, und dann sind diese Konfliktquellen weg. Das hat nichts mit vager Utopie zu tun, das ist ganz konkrete Ursache-Wirkung. Und es gibt dann natürlich immer andere Konflikte, die weiter bestehen, und es gibt auch immer potenziell natürlich die Möglichkeit, worüber man sich Gedanken machen muss, ob nicht neue Konflikte entstehen. Das hat aber erstmal nichts mit Utopie zu tun, das ist einfach eine schlichte Überlegung. Das Utopische an der ganzen Unternehmung ist doch das, dass man annimmt, eine größere Gruppe von Menschen irgendwie tut sich zusammen und verabredet einfach neue Regeln dessen, wie sie halt miteinander umgehen wollen. Also und darauf wird doch, darauf basierend wird dann abgeleitet, wenn diese Gruppe von Menschen das täte, dann hätte das die und die Konsequenzen. Und das ist das Problem des Übergangs, dass einfach so etwas nicht passiert in großem Maßstab, dass das einfach eine erkleckliche Anzahl, Hunderttausende und Millionen von Leuten sagen, zack, so wollen wir mit diesen neuen Regeln miteinander umgehen, sondern dass es immer nur ganz punktuell wächst. Und das sind noch die Einwände, oder? Kann ich einfach irgendwie sagen, das ist so, sondern interessant sind eigentlich nur Entwicklungen, wo sich ganz langsam strukturell etwas ändert, dass nachher neue Regeln gelten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Modell erstmal anzuschauen und zu analysieren, die Unterschiede, und das zweite ist der Übergang und die Entwicklung. Das ist nicht identisch, finde ich. Ja, aber das lässt sich auch nicht trennen, da hat er einen wichtigen Punkt, finde ich. Ja, natürlich, aber ich meine, da würde ich, ich weiß nicht, wie du heißt, ihm also recht geben, schauen Stefan. Wir uns erstmal das Modell an in der Analyse und sagen wir nicht sofort, ja, das geht ja sowieso nicht, weil bei so und so vielen Milliarden kriegt man das halt nicht hin wegen der bestehenden Verhältnisse oder so. Das finde ich schon, das sind zwei Schritte, finde ich. Außerdem, wenn man politisch aktiv ist, kriegt man dann ständig den Vorwurf, irgendwie, was ist denn die Alternative? Und ja, ich sage dann immer, die Alternative muss sich aus dem Weg ergeben, und natürlich geht es auch nicht völlig kampflos. Ja. Aber jetzt einfach mal sozusagen dieses Problem zur Seite zu lassen und zu gucken, was wäre vielleicht eine Alternative, ja, macht einfach auch Sinn. Man muss ja nicht immer alles gleichzeitig machen. Im Übrigen gibt es eine ganz dicke Diskussion im Moment, Richard Sennett und Co. und so, das, was der Kapitalismus psychisch mit den Menschen macht. So, und da alleine zum Beispiel, finde ich, ist das hochinteressant zu sagen, aha, was macht Peer Economy denn mit den Menschen? Allein das wäre schon ein hoher Wert, würde ich sagen, wenn wir daran denken, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft massiv zunehmen im Moment. Ne? Man sollte aber in der ganzen Diskussion halt ganz genau aufpassen, dass man einerseits Peer Economy einfach dafür nimmt, für das, was Christian als Entwurf hat, und einmal dann für die Zusammenfassung dessen, was tatsächlich momentan existiert. Also das sollte man getrennte Worte. Ja, die gibt's ja. Das eine ist Commons Based Peer Production, das ist das, was ich vorhin vorgestellt habe, und das andere ist Peer Economy, ist ja, also heißt ja das Buch auch, ist der Entwurf vom Christian. Also das sind die getrennten Worte.